Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ja, wenn Sie noch ein paar Tage Zeit hätten, könnte ich Ihnen vielleicht etwas Passendes bieten. Ich habe gerade vorgestern ein sehr schönes, modernes Schlafzimmer angekauft. Aha. Ja, absolut neuwertig und äußerst preisgünstig. Das wäre ja schön. Ja, es ist nur so, dass ich die Sachen, es ist noch einiges andere dabei. Aber ich kann die Sachen erst in etwa nächste Woche abholen. Der Aha. Mann geht ins Ausland und gibt mir erst noch telefonisch Bescheid, wann ich alles übernehmen kann. Er wusste noch nicht genau, wann er abreisen wird. Und Aha. ja, und bis dahin wollte er natürlich nicht in einer kahlen Wohnung sitzen. Das kann man ja verstehen. Eben nicht. Aber sonst ist die Sache absolut perfekt. Also, wie gesagt, nächste Woche. Also hoffentlich nächste Woche. Ja, ich habe Ihre Annonce gelesen im Morgenblatt. Sie kaufen gebrauchte Möbel an. Ja. Ja, wissen Sie, nun wollte ich Sie fragen, Ihre Annonce macht einen guten Eindruck. Nun weiß ich aber nicht, ob Sie bloß ganz alte Sachen kaufen. Ja. Ja? Och, so, das ging natürlich. Meine Sachen nehme ich noch beinahe neu. Ja. Na, vielleicht können Sie sich die mal ansehen. Doch. Nein, es sind so besondere Umstände, deshalb löse ich meine Wohnung auf. Ja. Hauptsächlich ein Schlafzimmer. Ach, wissen Sie, ist mir egal. Vielleicht heute Nachmittag? Ab 4? Ja, gut. Bitte? Ja, das ist Kreidstraße 24. Ja. Günther Bilz. Ja. Ja, bitte. Ich erwarte Sie. Bitte? Guten Tag. Guten Tag. Herr Bilz? Ja? Sie hatten uns angerufen wegen Ihrer Möbel. Ach so, ja, bitte, kommen Sie doch herein. Danke. Darf ich mal vorgehen? Ja, bitte. Bitte, kommen Sie doch hier rein. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, es handelt sich in der Hauptsache um mein Schlafzimmer. Ja, ja, haben Sie gesagt, ja. Ach. Ist ja noch prima ein Schuss. Wie lange haben Sie denn das? Auch erst ein halbes Jahr. Voll bezahlt? Na, was denn? Wie viel dachten Sie dafür zu erzielen? Tja, sagen Sie mal. Na, Sie müssen doch wissen. Ich will ja kein Vermögen dafür. Es ist nur so, dass ich meine Wohnung auflöse, weil ich ins Ausland gehe. Mhm. Und da brauche ich natürlich die Sachen nicht. Aha. Vielleicht 300 Mark. 300 Mark? Na, wenn Sie meinen, dass das zu viel ist, dann... Weiß nicht. Es kommt darauf an, wie ich weiterverkaufen kann. Sagen wir 250. Na gut. Wenn ich 100 Mark Anzahlung kriegen kann, dann... Oh, das lässt sich machen. Dann hole ich morgen die Möbel ab. Nein, also wissen Sie, morgen... Morgen wäre es mir doch ein bisschen zu früh. Mhm. Ich fahre erst in der nächsten Woche. Ich weiß aber noch nicht genau wann. Na, sagen wir doch so. Wenn ich den genauen Tag weiß, gebe ich Ihnen telefonisch Bescheid. Mhm. Dann können Sie die Sachen hier rausholen. Sonst müsste ich ja hier so lange auf dem nackten Fußboden hausen, nicht? Ja, allerdings. Na schön. Machen wir es so, wie Sie vorgeschlagen haben. Aber rufen Sie mich dann auch gleich an. Na, aber selbstverständlich. Guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Bitte? Ich komme gerade vorbei in Ihrem Geschäft und sehe, dass Sie auch Möbel ankaufen. Ja. Ich hätte nämlich einiges abzugeben. Einzelstücke oder? Nee, am liebsten die ganze Wohnungseinrichtung komplett. Hm. Das heißt, ich habe bloß ein Schlafzimmer, eine kleine Küche und dann noch so ein bisschen auf der Diele. Ich muss nämlich meine Wohnung auflösen, weil ich ins Ausland gehe. Meine Frau ist gestorben und ich gehe weg, wie gesagt. Was soll ich denn da noch mit dem ganzen Kram? Hätten Sie Interesse dran? Warum nicht? Aber wir müssten die Sachen erst mal sehen. Na, das ist natürlich klar. Ich werde meinem Mann Bescheid sagen. Der ist im Augenblick unterwegs. Wo wohnen Sie denn? Kreidstraße 24. Kreidstraße 24. Ja, ja, ja. Und Ihr Name? Bilz, Günther Bilz, 4 Treppen rechts. Bilz. Na ja, gut. Ich sage das meinem Mann. Kann der heute noch vorbeikommen? Natürlich, klar. Schön. Also dann schauen wir uns die Sachen erstmal an. Gut, danke. Na, die sehen ja noch ganz munter aus. Die haben sie wohl noch nicht lange. Nee, noch ein gutes halbes Jahr. Du bist vor 6 Wochen meiner Frau gestorben. Das tut mir ja leid. Ja, nun gehe ich ins Ausland. Das hatte ich ja wohl schon Ihrer Frau gesagt. Ja, und was wollen Sie für die Möbel haben? Na, ich weiß nicht. Ich meine, ich will ja nichts dran verdienen, vielleicht 350 Mark. Ein bisschen viel. So gut die Sachen auch noch sind. Aber wissen Sie, ihr braucht es, ihr braucht, nicht? Mm-hmm. Ja, die Leute sind komisch. Man weiß vorher nie, um welchen Preis man die Sachen denn losschlägt, nicht? Mm. Na, sagen wir 300 glatt. Na gut. 100 Mark Anzahlung und den Rest bei Abholung. Wissen Sie, ich möchte es nämlich gerne so machen. Sie lassen die Sachen noch ein paar Tage hier, weil ich erst so in 1,5 Wochen abreise. Und bis dahin würde ich ganz gerne die Möbel noch um mich haben. Ach so. Naja, sicher. Das kann man ja machen. Ich würde Sie dann anrufen, so wie ich weiß, wann ich fahre. Na, gemacht. Also dann gebe ich Ihnen erstmal die Anzahlung. Gut, danke. Entschuldigen Sie, aber Sie hatten damals gesagt, nächste Woche. Nächste Woche hätten Sie ein Schlafzimmer für mich. Na ja. Das Geschäft sollte angeblich ja schon perfekt sein. Sie konnten die Sachen nur noch nicht abholen. Ja, stimmt ja auch, aber... Ja, inzwischen sind ja schon über 3 Wochen um. Ja, es tut mir leid, aber Sie haben schon recht. Bloß, ich habe den Anruf von Ihrem Mann noch nicht bekommen, weil ich die Sachen abholen kann. An sich ist das Geschäft auch perfekt. Ich habe ja längst die Anzahlung dafür gegeben. Also soweit ist die Sache absolut sicher. Ich werde heute Nachmittag mal da vorbeifahren und den Mann fragen, was denn los ist. Ja, wenn Sie vielleicht morgen noch mal vorbei... Also morgen sage ich Ihnen dann genau Bescheid. Tja, aber länger kann ich dann auch nicht mehr warten. Dann müsste ich mich anderswo umsehen. Gar keiner da. Tja, was soll man da machen? Müssen wir nochmal hier fahren. Glauben Sie mir doch, die Möbel sind sehr gut erhalten. Da können Sie sicher sein. Tja, ja, aber ich muss wissen, wie groß das Objekt ist. Ich weiß, was meine Kundschaft verlangt und zahlen kann. Bestimmte Posten kommen für mich gar nicht in Frage und wenn sie noch so wertvoll sind. Es handelt sich um ein modernes Schlafzimmer, das über 900 Mark gezahlt hat, gekostet hat, meine ich. Wenn ich jetzt 300 Mark dafür kriegen kann, bin ich ja schon zufrieden. Also gut, ich sehe mir die Sache mal an. Zugegeben, die Sachen sind ja noch ganz prima, aber 300 kann ich dafür nicht zahlen. Dafür habe ich die Kundschaft nicht. Gib Ihnen 250, da zahle ich noch drauf. Kann die Sachen aber auch in Kommission nehmen, für den Fall, dass ich mehr erziele. Also nee, daran liegt mir gar nichts. Wer weiß, wie lange sich das hinzieht. Ich muss ja weg, ich gehe ins Ausland. 250 wäre mir schon recht. Wenn Sie mir eine Anzahlung von 100 Mark geben. 80. Na schön, meinetwegen auch 80. Gemacht. Und dann sind Sie morgen früh zu Hause? Wieso? Ich denke, ich kriege die Anzahlung gleich. Ja, natürlich, aber ich wollte morgen früh die Möbel abholen. Also nein, das geht ja auch nicht. Ich fahre erst in 10 Tagen. Soll ich so lange auf dem Fußboden hocken? Ich rufe Sie an, wenn ich den genauen Termin meiner Abreise weiß. 2-3 Tage vorher. Dann können Sie die Sachen abholen. Ja, bitte, also meinetwegen. Machen wir es so. Jetzt hat's mir aber gelangt, Herr Kriminalbeamter. Jedes Mal, wenn ich da hinkam, hat sich nichts gerührt. Kein Mensch macht auf. Und es ist jetzt schon Wochen her, dass der Mann mir telefonisch Bescheid geben wollte, wann ich seine Möbel abholen kann. Also, da stimmt doch was nicht. Tja. Ja, schwer zu sagen. Es kann sich ja ebenso gut um Zufälle handeln. Nee, also daran glaube ich nicht mehr. Tja, nur. Sicher, es ist andererseits so, dass der Mann Ihnen längst einen Abholtermin nennen wollte, nicht? Ja, eben, aber der wollte wahrscheinlich bloß die Anzahlung einstecken. Mhm. Ja, da muss man doch was machen. Tja, das ist schwer, solange wir nichts anderes in der Hand haben, bei allem Verständnis für Ihren Verdacht. Sehr schön. Ich werde dem Mann einen Brief durchstecken, Herr Kriminalbeamter. Und ich werde auch noch mal versuchen, ihn zu treffen. Mhm. Aber dann ist zappenduster bei mir. keiner da? Nee, macht niemand auf. So was Verrücktes, ich war schon ein paar Mal hier. Geht mir genauso. Ich wollte endlich mal die Möbel abholen, die mir der Mann verkauft hat. Sie auch? Was denn für Möbel? Ach, ein Schlafzimmer. Schlafzimmer? Das hab ich doch gekauft. Sie? Das kann doch wohl nicht gut sein. Ja, wenn die Sache so aussieht. Ihnen hat der Herr Bilster Schlafzimmer, wie lange ist das jetzt her? Beinahe 4 Wochen, Herr Kriminalbeamter. Ja, also vor 4 Wochen verkauft. Und Ihnen? Vor 12 Tagen. Da hat er 80 Mark Anzahlung gekriegt. Er wollte die Möbel aber noch ein paar Tage behalten und mich anrufen. Ja. Das hat er dann aber nicht gemacht. Und angetroffen habe ich ihn dann auch nie. Wir wollen vorsorglich eine Pressemeldung herausgeben, Frank. Ja, Herr Zettel. Warnung vor einem Mann, der in dem Verdacht steht, seine Wohnungseinrichtung mehrfach zu verkaufen, die Anzahlungen zu kassieren, ohne dann die getroffenen Vereinbarungen einzuhalten. Ja. Unter dem Vorwand, ins Ausland zu gehen, verkauft dieser Mann? Mensch, das ist doch nicht etwa der, mit dem wir auch zu tun hatten? Muss ich doch gleich mal hin. Wollten Sie zu Herrn Bild? Ja. Da werden Sie kein Glück haben. Der ist schon lange nicht mehr da. Nicht mehr da? Nein. Ach, da sind schon so viele gekommen. Aber der Herr Bild, der wohnt gar nicht mehr hier. Da haben Sie gestern seine Möbel abgeholt, ne? Und jetzt ist er woanders hingezogen. Kann doch nicht wahr sein. Wissen Sie vielleicht, wo er hin ist? Davon habe ich keine Ahnung. Ach, Herr Bilz. Ja, bitte? Einen Moment mal bitte, ja? Na, was gibt's denn? Ich hab's eilig. Ach, ich hatte Ihnen gestern die Rechnung auf Ihr Zimmer gelegt. Ja, das habe ich gesehen. Na, und? Was ist denn nun? In meiner Pension ist es üblich, dass die Gäste ihre Rechnung bezahlen, wenn sie ihnen vorgelegt wird. Ja, nun halten Sie mich gerade jetzt damit auf. Ich muss zum Sender. Mein Gott, das wird ja noch ein paar Tage Zeit haben, nicht wahr? Wie soll der Herr heißen? Bilz? Günther Bilz. Ja, wissen Sie vielleicht, zu welcher Abteilung der Herr gehört? Moment, ich verbinde Sie weiter. Ich muss Ihnen gestehen, Herr Kommissar, dass mir die ganze Geschichte, einigermaßen unangenehm ist. Aber was soll ich machen? Ich war mit Herrn Bilz viele Jahre befreundet. Ich gönne ihm nichts Schlechtes. Aber das geht jetzt wohl doch ein bisschen über die Hutschnur, wie man so sagt. Ich habe einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als zur Kriminalpolizei zu gehen. Ja, sagen Sie nur alles. Ich bin Mitglied von einer Bausparkasse und meine Braut auch. Wir wollen nächstes Jahr heiraten. Und Herr Bilz ist auch Mitglied von derselben Bausparkasse. Das weiß ich, hatte ihn nämlich damals dafür geworben. Mhm. Tja, nun kriegt meine Braut plötzlich eine Abrechnung, nach der insgesamt 3.600 Mark an Darlehen an sie ausgezahlt sein sollen. Darlehen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Diese Abrechnung war offenbar irrtümlich in einen Brief an mich geraten. Also Moment, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe es auch erst nicht verstanden, Herr Kommissar. Erst auf eine Rückfrage hin habe ich dann Näheres erfahren. Danach soll meine Braut einen Brief an die Bausparkasse geschrieben haben. Zunächst mal. Und da hätte sie mitgeteilt, dass sie umgezogen ist und jetzt Kreisstraße 24 wohnt, bei Herrn Günther Bilz. Oh, oh. Und sie hätte demnach um ein Darlehen gebeten in Höhe von 1.500 Mark, auszahlbar an Herrn Bilz. Und dieses Darlehen ist dann auch gezahlt worden. Weiter ein Darlehen in Höhe von 1.000 Mark und schließlich noch 2 weitere zu je 550 Mark. Immer an die Adresse von Herrn Günther Bilz. Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Die Briefe, ich habe mich inzwischen davon überzeugt, die Briefe tragen die Unterschrift meiner Braut. Das heißt, meine Braut hat das alles natürlich gar nicht geschrieben, sondern die Briefe sowohl als auch die jeweiligen Unterschriften sind gefälscht. Ja, gefälscht. Offenbar von Herrn Bilz gefälscht. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin ganz entsetzt darüber. Ich habe natürlich erst mal versucht, Herrn Bilz zu erreichen. Bin zu seiner Wohnung gefahren. Er war nie da. Und gestern hat mir seine Nachbarin erzählt, er wäre längst ausgezogen. Aber wohin, das konnte sie mir nicht sagen. Herr Bilz? Ja, was ist denn? Herr Bilz, Sie hatten mir erklärt, dass Sie beim Sender arbeiten. Aber da kennt man Sie ja überhaupt nicht. Ja, was ist denn nun? Ach, da haben Sie mich wohl falsch verstanden. Ich arbeite beim deutschen Fernsehen. So, na ja. Also mir kann das schließlich egal sein. Ich wollte bloß, dass Sie endlich Ihre Pensionsrechnung bezahlen. Tja, und dann war der Herr plötzlich verschwunden. Herr Kriminalbeamter hat sich gar nicht mehr sehen lassen. Ah. Ja, einen kleinen Koffer hat er noch in dem Zimmer, das er in meiner Pension gemietet hat, und sonst gar nichts. Kleinen Koffer? Ja. Na, also ich habe beim Fernsehen angerufen. Och, da weiß man auch nichts von einem Herrn Bilz. Den gibt's einfach nicht. Ja, bloß ich weiß, dass es ihn gibt. Also ich habe bei der Anmeldung seinen Personalausweis gesehen. Ja? Ja, er heißt tatsächlich Günther Bilz. Günther Bilz. Hm. Und von wo ist, ich meine, seinem Ausweis nach Herr Bilz bei Ihnen zugezogen? Ach, das kann ich Ihnen genau sagen. Von der Kreitstraße. Kreitstraße Nummer 24. Also, dann wollen wir eine Fahndung nach dem Mann veranlassen, Frank. Ja, Herr Zett. Und wenn er in dieser Pension nicht mehr auftaucht und in seiner eigentlichen Wohnung auch nicht, irgendwo muss er schließlich bleiben. Herr Ober! Ja, bitte, mein Herr. Ich möchte zahlen. Zahlen? Ja, es war ein Frikassee, ein Korn, zwei Helle, 4,50, 70, 1,40, 6,50, 7,50 Mark. 7,50 Mark, ja. Ach, um Himmels Willen. Na, das ist ja na, sowas. Na, was machen wir denn jetzt? Ich merke eben, das ist mir eher unangenehm. Ich habe mein Portemonnaie. Das muss ich in einer anderen Hose gelassen haben. Ich habe mein Portemonnaie nicht bei mir. Ja, und was ist nun? Na, ich komme morgen und bezahle die Rechnung. Ja, wissen Sie, das hat schon mancher gesagt. Und dann haben wir ihn auf der Verlustliste gesetzt. Nee. Da rufe ich lieber den Funkstreifen. Machen Sie doch keinen Unsinn, Herr Ober. Sehe ich aus wie ein Betrüger? Ja. Was kann einem doch mal passieren? Hier ist mein Ausweis. Mhm, ja. Günther Bilz, kaufmännischer Angestellter, Kreitstraße 24. Na schön. Aber morgen haben wir das Geld. Das garantiert Ihnen eine freie Pension. Sie sind ja lustig. Natürlich kriegen Sie morgen Ihr Geld, ist doch klar. Ne? Oh, der Mann ist bis heute nicht gekommen, Herr Kriminalbeamter. Sure. Ja, wir sind ja nicht kleinlich, nicht? Malheur kann ja mal jedem passieren. Ich bin erst mal zu den Herren hingefahren und der wohnt ja nicht mehr da. Ja, da wusste ich natürlich Bescheid, nicht? So eine Sorte kennt man ja. Dabei hat er ja nicht so ausgesehen, aber. Aber jetzt muss ich natürlich Anzeige machen, wie ein Zechbetrug. Klar. Da kommt ja immer mehr zusammen. Tja, wie das manchmal so ist, der Z mit der Kleinigkeit fängt's an. Also dann, Kleinigkeit, wenn einer seine Möbel schon ein paar Mal an verschiedene Leute verkauft und dann mietet er sich in eine Pension ein, von dem Bausparkassenschwindel ganz zu schweigen. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, Herr Zett. Ja, bitte, Frau Müller. Da ist ein Herr, der Sie unbedingt sprechen will. In welcher Angelegenheit? Ich weiß nicht. Er sagt, er hätte in einer bestimmt... Also er meint wohl, es handelt sich um einen Betrugsfall. Ach so, ja. Na bitte, lassen Sie ihn reinkommen, Frau Müller. Wollen Sie mal bitte näher treten? Danke, Fräulein. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kommissar, ich möchte Anzeige erstatten. Ja? Ich bin da mal... Meistens bin ich ja sehr vorsichtig, aber jetzt bin ich auf den Gauner reingefallen. Es handelt sich um einen Herrn Günther Bilz. Bilz? Ja. Der Mann hat bei mir vor 7 Monaten, genau vor 7,5 Monaten, aber das ist ja wohl nicht so wichtig, da hat er bei mir ein Schlafzimmer gekauft. Limber mit Kirschholzeinfassung. Ja, auf Raten natürlich. Ja. Und erst ging auch alles gut. Und mit einmal krieg ich kein Geld mehr. Naja, also, kennt man ja. Aber wie ich denn geschrieben habe, kriege ich plötzlich meine Briefe zurück. Unbestellbar, Empfänger verzogen. Ja. Naja, also, bin trotzdem nochmal zu seiner Wohnung gefahren. Und da treffe ich einen Möbelhändler, das heißt also so einen Altwarenhändler, der gebrauchte Sachen ankauft. Ja, ja. Und von dem höre ich, dass dieser saubere Herr Bilz ihm mein Schlafzimmer verkauft hat, für ganze 300 Mark. Hm. Dabei steht er bei mir noch mit 400 Mark in der Kreide. Also, kann Ihnen sagen, ich habe den Bauch voll Zorn. Ja, das kann ich verstehen. Ja, aber das ist ja sonst nicht so kleinlich, Herr Kommissar, wenn einer mal nicht zahlen kann, nicht wahr? Aber in solchem Fall... Natürlich, ja. Bescheißen lässt man sich natürlich nicht gerne. Ich weiß nicht, ob Ihre Dame Ihnen das gesagt hat. Nein, so gesagt hat sie es nicht gerade. Naja, ist auch real. Aber wenn ich den Kerl kriege, dann soll er vorher seine Rippen einzeln notieren. Also von diesem freundlichen Vorhaben möchte ich Ihnen lieber abraten, bei allem Verständnis für Ihren Ärger. Wir tun unsererseits alles, um den Mann zu finden. Sie sind ja leider nicht der Einzige, der von Ihnen geschädigt worden ist. Guten Tag, EZ. Guten Tag. Na, Sie sind ja so aufgedreht. Sie haben doch nicht etwa den Bilz geschnappt? Nee, Fehlanzeige, leider, ja. Aber dafür ein paar neue Lebenszeichen von ihm. Eben kriege ich nämlich noch von ein paar Revieren weitere Anzeigen von Möbelhändlern. Danach hat der Mann jetzt von insgesamt 12 Geschädigten auf die gleiche Weise Geld ergaunert. 12? Ja, 12. Zwölfmal hat der Herr sein Schlafzimmer bzw. die gesamte Möbeleinrichtung verkauft, hat die Anzahlung kassiert und wollte jeweils Bescheid geben, wann die Sachen abgeholt werden können. Also in allen Fällen dieselbe Tour? Ja, dieselbe Tour. Bis auf den letzten Fall. Also da war der Händler so gescheit, die Möbel gleich mitzunehmen. Also das Geschäft blüht jedenfalls nicht mehr? Nee, also da so. Müsste er sich schon was Neues einfallen lassen. Ja, und mit der Bausparkasse ist es auch aus. Kann höchstens sein, dass er jetzt versucht, irgendwo in einer anderen Pension unterzukommen. Oder er geht nochmal in die bisherige zurück? Nur das möchte ich bezweifeln, Herr Zett. Warum? Er weiß ja vielleicht noch nicht, dass die Inhaberin inzwischen festgestellt hat, dass seine Angabe, er wäre beim Fernsehen, auch nicht stimmt. Nee, aber er weiß ja schließlich, dass er auch da geschwindelt hat, nicht? Na, immerhin hat er doch wohl da noch Sachen. Ja, ein kleines Köfferchen, wie mir die Pensionsinhaberin noch erzählt hat. Und das wird er vielleicht schießen lassen. Auf jeden Fall habe ich die Kollegen von der Fahndung auf die Pension hingewiesen und die wollen auch da mal nachfragen. Nein, bis jetzt hat sich der Bilz hier noch nicht wieder sehen lassen. Wenn er trotzdem kommen sollte... Ach, na, das glaube ich kaum. Aber wenn, man weiß bei solchen Leuten ja nie genau, woran man ist. Und irgendeinen Fehler macht jeder mal. Wenn er also dennoch bei Ihnen auftauchen sollte, ja, dann geben Sie uns bitte sofort Nachricht. Am besten, Sie versuchen, den Herrn auf irgendeine Weise hinzuhalten und rufen über 110 eine Funkwagenstreife. Im Laufe der Ermittlungen gegen den beschuldigten 28-jährigen Günther Bilz sind eine Reihe weiterer Straftaten... Nee, das ist schlecht, Frau Müller. Ist eine Reihe weiterer Straftaten, nicht wahr? Sie haben aber diktiert, Herr Frank, sind. Ach, naja, nur entschuldigen Sie doch schon, nicht wahr? Sie werden sich ja auch schon mal in Ihrem Leben falsch ausgedrückt haben, Frau Müller. Also bitte schön, sind. Nein, ist natürlich. Sie bringen mich aber jetzt ganz durcheinander. Ist eine Reihe weiterer Straftaten bekannt geworden? Danach hat Günther Bilz nicht nur insgesamt 12-mal seine Wohnungseinrichtung bzw. Teile seiner Wohnungseinrichtung verkauft, sondern hat... neben Urkundenfälschungen gegenüber der Bausparkasse, die mir allein 3.600 Mark einbrachten, alles in allem 30 Betrügereien begangen. Ja, nun weiter. Und zwar Einmietebetrug, Zeltprellerei und diverse Abzahlungsschwindeleien. Bild ist zur Fahndung ausgeschrieben. Punkt. Haftbefehl liegt vor. Liegt vor. Na ja, habe ich doch gesagt, Haftbefehl liegt vor. Guten Tag. Nanu, Herr Bilz, ich denke, ich dachte, wollen Sie vielleicht Ihre Rechnung bezahlen? Sie kennen wohl das Sprichwort nicht, Geld allein macht auch nicht glücklich, wie? Och, na... Machen Sie sich keine Sorgen, Sie kriegen schon Ihre paar Piepen. Aber vor allen Dingen wollte ich mal meine Sachen abholen. Ihre Sachen? Ja, meinen Koffer. Ach so, ja, natürlich, ja, Ihr Köfferchen, ja. Aber, ach, das habe ich, Moment mal, ja, nehmen Sie doch bitte Platz, ja? Ja, danke. Ich habe das Zimmer inzwischen anderweitig vermietet. Ja. Ich wusste doch nicht, dass Sie noch mal wiederkommen. Na, ich lege auch keinen Wert mehr darauf, noch weiter bei Ihnen zu wohnen. Ich habe eine bessere Bleibe in Aussicht. Na, wo ist nun mein Koffer? Na ja, ja, Moment, Herr Bilz. Augenblick, ich werde das mal gleich, Augenblick. Ja, hier ist die Pension Fortunas. Bitte kommen Sie sofort, ja? Hörterstraße 12. Ja, ja, Nummer 12. Bei mir ist eben Herr Bilz. Herr Bilz. Machen Sie schnell. Also, Herr Bilz, ich kann, ich weiß gar nicht, vielleicht hat unser Zimmermädchen oder, also, ich kann Ihren Koffer nicht finden. Wenn Sie vielleicht noch einen Moment... Sie haben mich in eine Falle gelockt. Halt, Herr Bilz, halt! Das ist gerade noch mal gut gegangen, Herr Bilz. Für uns jedenfalls. Und damit ist wohl die Sache erledigt. Vielleicht lernen Sie daraus. Es geht eben immer nur eine Weile. Und vielleicht lernen nicht nur Sie daraus. Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Siegbert Bienert, Aufnahmeleitung Klaus Friedemuth und Regie Werner Oehlschläger. Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Sie hörten Betrug mit Gebrauchtmöbeln, die 328. Folge der von Werner Brink verfassten Reihe Es geschah in Berlin.